Reiche. In der Stadt, da stinkt's nach Leiche. Spendensumpf und dunkle Typen arrangieren sich mit Polypen. Was man so alles erlebt, wenn's sich um die Kohle dreht. Was sich so alles ergibt, wenn ein Vögelchen lospiept. 68er wird nobel, präsentiert seinen neuesten Hobel. 68er wird Redner und ganz plötzlich Friedensgegner. Was man so alles erlebt, wenn's sich um die Kohle dreht. Was sich so alles ergibt, wenn ein Vögelchen lospiept. Bürgermeister macht auf ehrlich, hielt Kampfhund für ungefährlich. Gewerkschaftler macht die Biege vor Enthüllung der Intrige. Was man so alles erlebt, wenn's sich um die Kohle dreht. Was sich so alles ergibt, wenn ein Vögelchen lospiept. Suppenküchen voll mit Leuten, die dem Staat nichts mehr bedeuten. Regenwälder mit Angst im Blut, Europa hält die Augen zu. Was man so alles erlebt, wenn's sich um die Kohle dreht. Was sich so alles ergibt, wenn ein Vögelchen lospiept. BSI frisst die Gehirne, Erinnerung an Herrn Birne. Jeder kennt die Übeltäter, doch die Reue kommt erst später. Was man so alles erlebt, wenn's sich um die Kohle dreht. Was sich so alles ergibt, wenn ein Vögelchen lospiept.